Anlässlich des 50. Gründungstages der Vereinigung Südostasiatischer Staaten ASEAN richtete am 7. August der Außenminister der TVRK Ri Yong-ho an den Außenminister der Republik Indonesien, den Vizepremierminister und Außenminister der Sozialistischen Republik Vietnam, den Außenminister der Demokratischen Volksrepublik Laos, den Staatsminister, Außenminister und Minister für internationale Zusammenarbeit der Regierung des Königreiches Kambodscha, den Außenminister der Republik der Union von Myanmar, den Außenminister des Königreiches Thailand, den Außenminister von Malaysia, den Außenminister der Republik Singapur, den Außenminister der Republik der Philippinen und den Generalsekretär der Vereinigung Südostasiatischer Staaten Glückwunschadressen.